Trampend steht er mit seinen frisch rasierten Haaren und dem olivfarbenen Rosshaarmantel seines Vaters an der B55, dieser öden Derschlager Hauptstraße, die an Sägewerken und Großschlachtereien vorbei schnurgerade bis nach Köln führt. Frag mich nicht, was da in der Luft lag. Irgendwie so ein, wir reden ja über das Jahr, über welches Jahr reden wir, so 86. Ja. Die Straße führt über Gummersbach, wo ungefähr in 10 Kilometern Entfernung seine Wafer-Freunde im Plümmels Café auf ihn warten. Da hält ein ramponierter VW Käfer und nimmt ihn mit. Eine Frau sitzt am Steuer und ein Typ mit Gitarre auf dem Beifahrersitz übt seine Riffs. Susi und Andy, das waren ja so richtige Depeche Mode-Fans. Und das war ja so schwarze Jeans und Creepers. Und du warst für mich immer so total R.E.M. Heike Bosch zum Beispiel war für mich auch so super R.E.M. irgendwie, ne? Axel war The Smith. Also 100%. Wie oft haben wir das gehört in seinem Auto? Bei mir war das irgendwie Cure, meine ich, am stärksten. Wenn ihn niemand mitnimmt, dann geht er. Geht träumerisch durch die Welt. Er geht mit seinem neuen Walkman. Nicht er trägt das Gerät. Es treibt seinen Körper voran, dass ihm fast die Beine schmerzen. Walkman war auf jeden Fall wichtig. Am besten von Sony, das musste schon sein. Das Läuten der Welt in seinen Ohren. Er hört die Musik wie seine eigene Stimme. Nicht über die Luft, sondern über die Schläfen, die Schädeldecke, das Nasenbein. Während seiner Audio-Walks hat er die Lieder so unendlich oft gehört, dass er den Rhythmus ihrer Abfolge genau kennt. Jeder Song wie ein eigenes Wesen. Songs of Innocence and Experience. Songs that saved our lives. Morrissey kam nur bis Gummersbach. Der Soundtrack meines Lebens. Ein Feature von Manuel Gogos. Im Januar 1983, an einem tristen Samstagabend in Manchester, sitzt Johnny Marr mit seiner Freundin Angie im VW Käfer ihrer Eltern und schlägt auf einer beschissenen alten Akustikgitarre einige Akkorde an. Hier habe ich was, sagt er, und Angie meint, klingt ziemlich gut. Um das neue Riff nicht zu vergessen, will Marr sofort eine Aufnahme machen. Der nächste Kassettenrekorder befindet sich 10 Kilometer entfernt, in der Kings Road 384. Bei Stephen Patrick Morrissey. Es ist ja kongenial, also auch ohne Johnny Marr, ohne diese klingelnde Gitarre, ohne diesen Jangle, den diese Gitarre hatte. Man kann es auch wirklich analysieren und er weiß das auch selber. Zu diesem Zeitpunkt hat niemand so gespielt. Alle haben letztlich eine Imitation von Punkrock-Riffs gespielt und er hat ja dann dem Gitarrenspiel der 80er eigentlich diese Melodie wiedergegeben. Wir glaubten, dass die Freunde füreinander so etwas wie eine Erlösung waren. Oder wie sonst sollte es zu verstehen sein, dass Morrissey bei Konzerten gern das Tambourin über Marrs Kopf hielt, wie einen Heiligenschein. Sein ganzes Leben hat Morrissey auf diesen Song Hand in Glove gewartet. In nur 2 Stunden will er den Text dafür geschrieben haben. Es sollte um Einsamkeit gehen, aber auch was Jubilierendes haben. Eine Art Fröhlichkeit, die dem Untergang geweiht ist. Ein erschütternder linker Haken. Er geht geschmeidig, als würde er tanzen, als würde ihm die Sonne aus dem Hintern scheinen. Er gehört zu der Generation von Leuten, die das Leben mit einem Soundtrack untermalen. Wo sie sitzen oder gehen, liegen oder stehen, in allen Lebenslagen hören sie immer und unbedingt Musik. Ich habe damals quasi nur unterm Walkman gelebt, so. Also ich war quasi ständig irgendwie drauf. Grundsätzlich bin ich mir immer mit Kopfhörer eingeschlafen, also ich habe Musik zum Einschlafen gehört und bin dann morgens aufgewacht und der Kopfhörer hatte sich irgendwie um meinen Hals gewickelt. Ich habe mich nie autostranguliert, dazu bin ich vermutlich zu wenig Engländer. Das macht halt alles zum Film, das verändert halt alles. Ja, das schießt ja schon direkt so in die ganzen Synapsen. Auf jeden Fall verändert das doch sehr stark so das Gefühlsleben oder schiebt das an oder dämmt es runter oder wie wenn du so einen Synthesizer hast und du kannst die Frequenzen so einstellen und damit stellst du halt die Frequenzen deiner Gefühle eigentlich so, justierst du die so mit. In der Romanvorlage von Blade Runner, da haben die Leute in ihrer, das ist so in der Zukunft angesiedelt, die haben so eine Gefühlsorgel, nennt die sich. Da können die quasi ihre Tagesstimmung mit vorprogrammieren. Eigentlich hat man so nichts anderes gemacht damals. Er geht bei Tag und er geht bei Nacht. Auf dem Nachhauseweg nimmt er den Weg Richtung Bernberg und dann links ab, hoch in den Wald. In den Wald, der hier noch so finster ist wie im Märchen. Über ihm der Sternenhimmel und auf seinen Ohren einer der Fixsterne jener weltweiten Bewegung, zu der er gehört, ohne es zu wissen. Es gibt so ein paar Ikonen dieser Zeit, ne? Also das ist zum Beispiel R.E.M. Night Swimming, das ist Cure, Forest Life, diese 10-Minuten-Version, die einfach großartig ist. Und gerade wenn man irgendwie nachts spät nach Hause kommt und getrunken hat. Ich erinnere mich, einmal auf dem nächtlichen Heimweg, so betrunken, dass ich es gerade noch schaffte, die Treppe raufzuwanken und hinter mir die Zimmertür zuzuschlagen. Musste dringend pinkeln, wollte aber meiner Mutter nicht unter die Augen treten. Hab dann das Fenster aufgemacht und mich auf die Fensterbank gekniet. Und da kommt meine Mutter rein. Ein Wunder, dass ich bei dem Versuch, auf der Fensterbank kniend meine Hose zuzumachen, nicht aus dem Fenster gefallen bin. Er war ein frommes Kind. Wenn im Fernsehen ein Magier auftrat, hat seine Mutter abgeschaltet, aus Angst vor Okkultismus. Noch geht er sonntags morgens in die Baptistengemeinde. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich im Wohnzimmer gelegen habe und Musik gehört habe, ganz laut, mit so einem großen alten Sennheiser-Kopfhörer. Und du gekommen bist und mir den Kopfhörer vom Kopf gerissen hast und wirklich mit Tränen in den Augen versucht hast, mich zu retten und mich zu beschützen von der Musik, weil du es schrecklich gefunden hast. Sie wollen nur deine Seele, hieß es in einem Tendenzwerk der Baptisten gegen die Rockmusik, das ich damals gelesen habe. Und doch konnte ich nicht mehr anders, als zurückzurufen, hier habt ihr sie. Ich habe die Cover ausgewählt, erstmal, weil ich die optisch schön finde, sowas gibt es ja heute nicht mehr. Und ist immer wieder ein Blickfang. Ne? Und das sind einfach auch Cover, die für mich was bedeuten. So ist das nun mal, wenn du einmal den Ruf aus London gehört hast. Als ich meinen Bruder besuche, um mit ihm über jene Zeit zu sprechen, da sehe ich sie hängen. Die alten Plattencover des Jahres 1986, wie Ikonen an der Wand. Gleichzeitig mit The Cure, Head on the Door und The Smiths, Queen is Dead, bringen Depeche Mode Black Celebration heraus. Lauter Meisterwerke, Höhepunkte ihrer Bandkarrieren. Und doch stehen die Cover an der Wand für mehr als nur für Musik. Es waren Tore, die wir durchschritten. Einweihungen. Ja, als ich das erste Mal mit dieser Szene in Berührung kam, da war das schon so echt so ein intensives Erlebnis. Da hat mich jemand halt mitgenommen hier in Köln in einen alten Wartesaal. Was anderes jedenfalls als eine normale Disco, obwohl es ja auch eine Disco war. Das wurde ja alles mal so schon so zelebriert, wenn das dann anfing dort. Und dann lief er als erstes Stück Kojanis Katsi. Und irgendwie war das ja schon immer so messemäßig aufgezogen dann. Das war immer so wie so ein Initiationsritus. Und sie sind wie Chamäleons. Erhaschen einen Blick, eine Stimmung fliegt sie an und schon verwandeln sie sich. Es ist die Zeit ihrer Pubertät. Ich musste jede Woche einen Tag nach Köln fahren, um da als Kind vom Dorf die Berufsschule zu besuchen. Und da habe ich dann doch die ein oder anderen illustren Typen kennengelernt, die ich spannend fand. Sowohl optisch als auch, was sie für Musik gehört haben. Und unbewusst und auch bewusst hat man angefangen, die zu imitieren. Da gibt es einen, dessen Outfit schillert wie ein Insektenpanzer aus Chitin. Jürgen gräbt in seiner Erinnerung und er kommt auch auf den Namen des Prototypen, der damals in Köln mit ihm die Schulbank drückte. Jörg Vollert ist heute selbst Musiker und ich kann ihn in Köln ausfindig machen. Als ich dazu kam, hatte ich schon das Gefühl, eigentlich ist es schon fast vorbei damit, weil es immer schon irgendwie dann so ältere Hasen gab, ja, die schon viel länger und noch cooler dabei waren und schon abgebrühter und das alle schon wieder nicht mehr gehört haben, sondern schon wieder so ganz andere Sachen gehört haben und so. Das fand ich irgendwie auch lustig, dass man immer das Gefühl hat, man kommt zu spät. Das Vorbild hat selbst seine Vorbilder. Der Prototyp verweist auf andere Prototypen. So kam das alles in die oberbergische Provinz. Was der ältere Bruder dem Freund aus Köln abschaut, kann der jüngere Bruder wiederum ihm abschauen. Musik ging immer von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr. Ein Freund kam an und sagte, ich habe eine neue Platte. Und dann hat man die wirklich zusammen, man hat sich hingesetzt und hat die zusammen zelebriert. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass mein Freund Andreas gekommen ist mit der neuen Depeche Mode Platte. Und das war für uns wie eine religiöse Handlung, dass wir die zusammen gehört haben. Lied für Lied zusammen und den Text mitgelesen haben. Das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Ich glaube, für mich war das so schon The Cure, so die erste richtige Wave-Band. Und die Feststellung, dass ich merkte, irgendwie vorher war quasi so Popmusik und das war eigentlich, Popmusik war irgendwie so Single-Musik. Also das heißt, es gab immer so einen Hit und weiter nichts. Und bei The Cure war es tatsächlich das erste Mal, dass ich so jedes Lied auf einer Platte gut fand, so jedes. Da ist man quasi so von, passend zum Wort Wave, so von einer Woge zur nächsten Gefühlswoge irgendwie geschaukelt. Das könnte es heute gar nicht mehr geben, dass du jemanden wirklich so entdeckst. Einen Säulenheiligen, dem man folgt, dessen Fährten man sucht. Heute steht jedes zweite Konzert auf YouTube. Das Geheimnisvolle spielt bei der Popmusik eine riesige Rolle. Und das ist weg. Smith hatte irgendwie was Roheres, weniger verschnörkelt, die Musik. Dafür war der Gesang ultra verschnörkelt, aber die Musik selber hatte irgendwie so was sehr, sehr Trockenes irgendwie und Direktes. Der Gitarrist von denen, der war ja schon irgendwie echt was Besonderes so. Ziemlich tolle Songs hat er geschrieben, würde ich sagen. Mhm. Morrissey hat danach ja nie wieder irgendwas gemacht, was nur halbwegs so gut war wie das. Ja, bei einer Freundin habe ich das erste Mal gehört. Die hat in Erftstadt gewohnt und die habe ich da besucht. Und da haben wir so rumgelegen in ihrem Zimmer und wir haben Smith gehört, weil sie war totaler Smith-Fan. In meiner Heimatstadt war das die Hausband der Bergisch-Gladbacher Mods. Also der Jungs, die auf Vespas rumfuhren und Kutten trugen mit Pelzkragen, Spiegeln an der Vespa und die ziemlich super aussahen. Das war für mich sehr kurz ein Grund, die Smiths doof finden zu wollen. Aber die Musik war so gut und die gesendete Botschaft so stark, dass auch die Bergisch-Gladbacher Mods mir die Band nicht verderben konnten. Wenn man jetzt Musik, Popmusik historisch auseinandernehmen will, dann ist da natürlich einfach in England gerade was passiert, wo sich diese Post-Punk-Szene auf einmal dazu ermächtigt hat, Popmusik zu machen. Auf einmal waren das so attitüdenstarke Typen, die für Punk zu weich waren, das aber irgendwie noch mitbekommen hatten, aber eigentlich dahinter was machen wollten, was auch immer einen Bezug auf die 60er hatte. Und das war auf einmal, was durchgeknallt ist. Teilweise ist es, glaube ich, so ein Wellengang oder wahrscheinlich mehr das, was man da über den Schmetterling immer sagt. Wenn der Schlag 1985 gemacht wurde, 1987 oder 86, kommt er dann irgendwo in Gummersbach oder Bergisch Gladbach oder Öhr-Erkenschwick oder was weiß ich wo an. Die Dorfpunks im oberbergischen Hinterland. Skurrile Leute wie die mondsüchtigen Hinterwäldler in den Filmen von Aki Kaurismäki, die er später entdeckte. Wir kamen ja alle vom Dorf. Ich kriegte dann auch schon, natürlich, wenn ich meinen Papa irgendwie aus der Kneipe abholte, da gab es natürlich schon den einen oder anderen Spruch von den Jungs an der Theke. Ne? Und mein Vater hat das aber dann, lass den Jungen ruhig rumrennen, wie er halt will. Dreh- und Angelpunkt ihrer Aktivitäten ist das Plümmelscafé im Zentrum von Gummersbach. Und die ganzen Kollegen sind auch aus allen Dörfern im Umkreis von 10 Kilometern da eingetrudelt. Man ging da rein, schon nach der Schule oder wenn dann Freistunden waren. Und da saßen immer ein paar Leute, dunkel gekleidet. Er muss sagen, mal von außen schon hochtopierte Haare, Irokesen. Was wollten Sie damit denn zum Ausdruck bringen? Ich meine? Revolte oder Gruppenzugehörigkeit. Einfach Savoir Vivre in Gummersbach. Sowas in der Art. Fast jeden Tag hockten sie da aufeinander. Eigentlich ein Café. Zwischen den Häkeldeckchen und russischem Zupfkuchen konnten Omas sich wohlfühlen, aber auch sie. Letztendlich war es nichts anderes als ein Dorfcafé. Das muss man mal so sagen. Wo sich die Leute, die getroffen haben, die damals der Meinung waren, sie wären cool. Ich meinte auch damals, ich wäre ziemlich cool. Und wir haben uns da getroffen, haben Milchkaffee getrunken und uns unterhalten. Viel über Musik. Aber natürlich auch über das Leben, sofern wir eins hatten. Da sitzen sie alle in großer Runde an ihren Tischen, von frischem Kakao mit Sahne und sich selbst berauscht. Wenn er ankommt, ein großes Hallo. Manchmal muss er so viele Küsschen verteilen, dass ihm der Schweiß ausbricht. Katja bin ich dann auch noch näher in diesen Kreis reingekommen. Also, Leute, die einfach außerhalb meiner Reichweite waren. Axel, die Susi, Britta. Da ist der Didi dran gekommen. Da war der Didi aber noch ganz normal und ich auch. Der ist ins Blümmel reingekommen und hat die Tür aufgemacht und hat irgendein Lied gesungen. Und dann ja, auch letztendlich über Heike in diese ganze Clique reingerutscht. Ich war ja vorher eigentlich ein halbwegs wavemäßig unbelecktes Wesen. Ja, aber so Dire Straits gehört, also ein bisschen Mainstream-Zeugs. Und dann hatte Heike irgendwie die Sümers kennengelernt und Katja und Jürgen und dich, glaube ich, auch. Und meinte, das wäre total lustiger Haufen. Der Laden heißt nach dem Spitznamen des Besitzers. Blümmel ist älter und er hört nicht ihre Musik. Aber sie versenden schmelzende Blicke, da werfen die Frauen hinterm Tresen die Schmitz für sie ein. In Gummersbach, der Hauptstadt des Regens. Morrissey sang dann auf einmal Every Day is Like Sunday, was natürlich auch vollkommen großartig ist, weil es, ja, Every Day is Like Sunday. Wer das nicht kennt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Also dieses Sinnlosigkeitsgefühl, das man an Sonntagen hat, aber noch schlimmer, an Tagen, wo die anderen Tage auch wie Sonntage sind. Und da beschreibt er ja eine englische Provinzgefühl, was man natürlich auch unglaublich gut auf das eigene Provinzgefühl übertragen kann. So zu klingen, als habe man eine Stimme aus Regen. Morrissey hören ist, als würde es im Zimmer regnen. Sonntagnachmittage oder Vormittage, wenn man mal ein Ei essen ging zum Sunday Chill Out, wurden ja da oft einfach auch Gesellschaftsspiele stundenlang gemacht. Also genau das Wohnzimmer, ne? Nicht nur Weltschmerz, sondern ganz normaler Alltag. Das ist ein Gefühl von Vergeblichkeit. Es gibt ja nichts Inspirierenderes. Also zumindest für einen wachen Geist. Ich glaube, wenn man eh schon benommen auf die Welt gekommen ist, dann gibt einem das den Rest. Aber ich glaube, wenn man so irgendeinen Funken in sich trägt, dann ist die Provinz das beste Beet, aus dem man herauswachsen kann. Wir als zarte Gewächse eines warmen Zimmerregens. Danke dir, Poppoet Erik Pfeil, das trifft es. Ja, es war diese Zeit, als man sich cooler verhielt, als man in Wirklichkeit war. Die Zeit unserer Pubertät. Alle haben ja ein bisschen gelitten, vor allen Dingen, sage ich mal, am Erwachsenwerden. Und dann war das schon gut, auch andere zu haben in einer ähnlichen Situation. Es war auf jeden Fall so ein Dazwischen. Ich glaube, man wusste noch nicht so richtig genau, wo man hin möchte, aber in der Zeit habe ich das auf jeden Fall sehr genossen, einfach auch ein bisschen anders zu sein, sich so ein bisschen rebelliert gegen seine Eltern, man muss sich ja lösen, man muss seinen eigenen Weg gehen und dafür braucht man solche Musik, dafür habe ich solche Musik gebraucht, die hat mir Kraft gegeben, dass ich geschafft habe, meinen eigenen Weg zu gehen. Wir waren jetzt nicht, das hat auf jeden Fall auch mit Rebellion, nicht Punks geworden, es ging gar nicht um Revolution, also ein Ziel war einfach, ich glaube, das habe ich auch heute noch, das Anderssein. Auserwähltheit macht einsam. Der junge Morrissey hat James Dean verehrt und nach dessen frühem Tod verzweifelt geliebt. Auch Morrissey wollte zu jenen Extraordinären gehören, die Gott mit einem Mal auf der Stirn gezeichnet hat. Jahrzehntelang hat Morrissey aus seiner sexuellen Orientierung ein Geheimnis gemacht. Seine Propaganda für die Keuschheit war für uns Promiskuitive ein steter Quell der Faszination. Das ist ja eigentlich eine Metapher für das Gefühl, sich total außerirdisch zu fühlen. Und zu diesem Terror der Pubertät, in dem man ja reingerät, und das ist ja ein Terror, gehört ja auch diese vollkommen entsetzliche Entdeckung, mein Gott, ich habe einen Unterkörper. So, das ist ja viel schlimmer als die Entdeckung, dass man ein Gehirn hat. Und das verstört ja ganz nachhaltig. Man könnte sagen, die Smiths haben dieses Kollektiv der kriminell Schüchternen überhaupt erst geschaffen. Genau das macht Morrisseys Genie als Textdichter aus. Menschen zusammenzubringen, die Geist geil finden, die sich besonders individuell vorkommen, aber alle Parka und Schuhe von Doc Martens tragen und im Chor singen Sixteen, Clumsy and Shy. Trost ist ja nach wie vor, glaube ich, der Hauptgrund, warum Leute überhaupt Musik hören. Also auch wenn das Musik ist, die an der Oberfläche vermeintlich gar nichts Tröstendes hat. Die Entstehung einer New Wave-Clique in der oberbergischen Provinz. Das ist doch die Geschichte einer Ansteckung. Man könnte auch sagen, die Geschichte von Bekehrungen und Verwandlungen. Schwarz getränkt. Nicht nur eine Geschichte vom Hören, sondern auch vom Aussehen. Ich war auch ein ganz normaler Poloshirt, Franzenschnitt, Gymnasium Grotenbach-Plümmelgänger, bis ich eben auf die schwarzen Derschlager traf. Und das gab mir eine wunderbare Gelegenheit, dieses Anderssein auch tatsächlich nach außen hin auszudrücken. Deswegen habe ich das auch so dankbar aufgenommen, ja, und dann meine Garderobe auch zügig auf schwarz umgestellt. Und es ist das Schicksal der Anhänger von Haircut-Bands, dass Haare eine Hauptrolle spielen. Vielleicht nicht als Statussymbol, zumindest aber als Statusmeldung. Wenn dir jemand übers Haar fuhr, kamst du dir schon ziemlich geschändet vor. Ja, Haare waren wahnsinnig wichtig. Viel, viel später habe ich ein Buch von Douglas Copeland gelesen, da hieß so der Shampoo-Planet und der erste Satz war da drin, Haare sind wichtig, das konnte ich total nachvollziehen. Weil Haare echt über ein paar Jahre schon irgendwie eine wahnsinnig wichtige, alberne Rolle gespielt haben. So. Gerade wenn man morgens irgendwie so nach Haarspray stinkt, an der Bushaltestelle stand und so und es gehasst hat, wenn es geregnet hat, weil die ganze Arbeit zunichte gemacht wurde. Es gab ja das Lila Guard Haarspray, das war ja extra stark. Damit haben die meisten gearbeitet. Also da kam irgendwie Puder rein, damit sie ein bisschen weißer waren, ne? Und dann an einer Seite kurz und hier toupiert. Also wie Robert Smith, der hatte das ja auch, ne? Aber ich konnte sie halt nicht schwarz färben, das durfte ich nicht. Irgendwann habe ich angefangen, die schwarz zu färben. Ich meine, meine Haare waren jetzt nicht besonders prädestiniert dafür, irgendwie so auszusehen wie die von Robert Smith und so, aber man hat so daran gearbeitet und es gut gemacht, wie es ging. Ich erinnere mich, dass wir alle kollektiv abends zu einem speziellen Friseur gegangen sind. Der hatte sogar so ein Gerät, der konnte uns also an den Füßen aufhängen und mit dem Kopf nach unten die Haare schneiden. Und das war natürlich super. Der konnte also die Haare ganz gerade schneiden und dann mit entsprechend Haarspray so eine Frisur besonders gut kreieren. Ne? Wir mussten auch jemanden finden, der das kann. Wir wuchsen auf dem Land auf, aber doch in der Nähe von Köln. So haben wir zumindest das intensiv genossen. Die prinzipielle Erreichbarkeit von Konzerten. Dann kam mein erstes Depeche Mode Konzert. Das war in Köln in der Sporthalle. Da war ich total überwältigt von den ganzen Leuten, wie die aussahen. Aber das Beeindruckendste eigentlich war nachher der Kölner Hauptbahnhof. Das war so unglaublich, weil das war irgendwann spät in der Nacht und die Züge fuhren nicht mehr, gerade jetzt von den ganzen Leuten da aus der Region und auch von Skummersbach. Wir mussten halt einfach bis 5 Uhr warten und die Zeit rumkriegen. Und dieser Kölner Bahnhof, das waren alles riesige Müllberge, Dosen, Flaschen, alles lag da in riesigen Haufen rum. Überall lagen Leute in der Ecke, die ihren Rausch ausschliefen. Also bei Cure weiß ich, dass das Konzert an sich einfach total schön war, richtig toll. Aber ich glaube eher, dass die Leute, die da hingehen, also jeder für sich irgendwie so ein Kunstwerk war. Hier waren wir was Besonderes und dort in Köln waren wir auf einmal ja, die Menschen vom Land. Noch ein Vorzug, in Kölns Einzugsbereich zu leben? Wir konnten uns mit der richtigen Kleidung eindecken. Und da war es eine Zeit lang so, dass wir da total gerne die Pyjama-Oberteile als Hemden angezogen haben. Genau. Ja, sowas habe ich auch alles gehabt. Wir hatten nicht so ein Nachtdenken gehabt. Ich weiß noch genau, wie es darin roch. Und diese ganzen schwarz gefärbten Hemden, die es da gab, so schlecht schwarz gefärbt, so eher grau. Du hast mir eins mitgebracht, da war ich krank. Da seid ihr nach Köln gefahren, du und irgendwelche anderen. Und dann habt ihr mich abends besucht und du hast mir dieses Nachthemd mitgebracht. Jana war eine Sphinx von 14 Jahren. Auf dem Cure-Konzert erklärte sie sich bereit, beim Pogen im Innenraum auf den Jungen mit dem olivgrünen Rosshaarmantel und dem Gipsbein aufzupassen. Habe ich dich total vor mir, dieses, was man dann so getanzt hat, mit den Händen vor den Beinen. Diese Schritte vor und zurück und irgendwie so nach vorne gebeugt, da habe ich dich echt so vor Augen, ne? Sie tanzen inmitten von Trauben liebeskranker Jugendlicher, die in ihren Schreien des Verzückens anzeigen, auf wie weitreichende, dramatische Weise diese Musik ihr Leben bestimmt. Also ich war ja totaler Robert Smith-Fan. Ich fand ihn ja total toll. Ich habe mich ja richtig damit identifiziert auch. Und dann erscheint er. Verschmierter Lippenstift, eingezogener Kopf und opalblaue Augen. Robert Smith kommt ihm wie eine dunkle Perle vor. Verletzliche Anmut und eine Aura, viel weniger schwarz, als er erwartet hat. Man sagt ihm zwar eine Faszination für Beerdigungen nach, aber was, wenn sein Fatalismus tiefsinnig war und der Friedhof einfach ein klassischer Ort der Besinnung, anstatt seine Werke transsilvanisch aufzuladen? Es ist nicht wirklich der religiöse Glaube. Ich meine nicht unbedingt. Viel eher ist es etwas, was uns verdeutlicht, dass es eine viel tiefere Dimension gibt. Einen großen Plan. Auf dem Heimweg auf der Rückbank des Autos kommen sie sich näher. Sie, die Kindfrau mit Haaren wie Robert Smith, und er, ein Teenager mit dem geometrischen Haarschnitt à la Dave Gahan von Depeche Mode und den roten Wangen Schneewittchens. Das ging so ein ganzes halbes Jahr. Ich weiß das noch ganz genau. Wir haben uns gesehen, ich fand dich nett. Irgendwie kam das dann so. Auch an das erste Depeche Mode-Konzert knüpfen sich Erinnerungen. Nach dem Konzert fährt die Bahn nur bis Overath. Von da ab gibt es nur ein Auto für alle. Als er allein auf dem Gehweg zurückbleibt, steigt Andreas wieder aus, um ihn zu begleiten. Abwechselnd trampen und laufen sie. Er hat seine neuen Schuhe an, die vorn so spitz zulaufen, dass er schon vom Tanzen alles voller Blasen hat. Als es wirklich schmerzhaft wird, tauscht Andreas die Schuhe mit ihm. In den Schuhen von Andreas' Vater, groß wie Kindersärge und von innen mit echtem Kaninchenfell gefüttert, läuft er wie auf Wolken. Sie werden beste Freunde fürs Leben. Und ein paar Jahre später veröffentlicht Depeche Mode den Song Try Walking in My Shoes. Martin Gore hat schon in den frühen 1980er Jahren in Berlin gelebt, in der geteilten Stadt David Bowies und der einstürzenden Neubauten, in Kreuzbergs schwarzer Szene aus abseitigen Locations, Dekadenz und Paranoia. Und man wusste, in Berlin gibt es viel mehr Schuhe als bei uns. Die Berliner waren noch cooler und noch kaputter und noch geiler. So. Das ist eigentlich auch interessant, dass es mal so sehr schick war, so kaputt und fertig zu sein. Ne? Aber das war halt damals so, war irgendwie ganz wichtig, dass irgendwie immer so ein totaler Abgrund hinter allem so steht. Sie tanzte sanft, ihr Spielzeug, bevor sie es zerbrach. Begonnen hat Gore als Synthie-Pop-Spieler einer ziemlich naiven Teenie-Band in Basildon, 41 Kilometer östlich von London. Ein ehemaliger Bankangestellter, der Morrissey in Schüchternheit vielleicht noch übertrifft, der überhaupt nur darum angefangen hat, Songs für Depeche Mode zu schreiben, weil er schlecht Nein sagen kann. Weil sie einsam war. Der Unterschied zwischen uns und den Smiths ist, dass wir unsere Platten hauptsächlich wegen der Musik verkaufen, während der Erfolg der Smiths viel mit den Texten von Morrissey zu tun hat. Ich würde sagen, wir haben vielleicht 0,1% unserer Platten wegen unserer Lyrics verkauft und sicherlich überhaupt keine wegen unserer Persönlichkeiten. Gore ist ein introvertiertes Wesen, aber von extravaganter Erscheinung. Bedient sich im Kleiderschrank seiner Berliner Freundin Christina Friedrich, legt sich eine Ledermütze zu, schwarze Netzhemden und Silberschmuck. Es war seine Selbstentblößung, die ihn zum Star gemacht hat. Stücke wie Somebody soll er tatsächlich nackt im Studio eingesungen haben. Spannend ist ja, dass wir die irgendwann getroffen haben. Wir haben Martin Gore irgendwann mal in der Stadt, in irgendeiner Kneipe, quasi im Vorbeiziehen getroffen. Wir haben ihn nur gesehen, ne? Er war aber da, irgendwo in Köln. Zu der Zeit war Depeche Mode noch nicht so groß. Das heißt, er konnte wirklich sich erlauben, noch irgendwo in eine Kneipe zu gehen, ne? Also da habe ich Martin Gore mal gesehen, in echt, in Wirklichkeit. Schwerer Ledermantel à la Joy Division, the weight on their shoulders. Und toupierte Haare à la Depeche Mode. Das war schon eine krude Mischung, meint Erik Pfeil, der lieber über Pop schreibt, als ihn zu machen. Wenn man es realistisch betrachtet, sah ich aus wie Blixer Bargeld, der die Treppe runtergefallen war oder irgendwie sowas. Aber das war nicht so intendiert. Also Blixer Bargeld, der nochmal die Treppe runtergefallen. Richtig, genau, weil er ist ja der Weichen die Treppe runtergefallen, genau. Erik war damals wie ich in Liebeshändel verstrickt und auf Mitfahrgelegenheiten angewiesen. Als ich noch nicht Auto fahren konnte, hat mich mein Vater, das war auch provinzbedingt, immer zu meinen jeweiligen Freundinnen fahren müssen. Und im Auto pflegte ich dann bevorzugt, Smith Best of Kassetten zu hören. Und mein Vater pflegte immer zu sagen, der hat eine Stimme zum Kartoffelverkaufen. Und ich weiß, was er meint, weil das war ja auch teilweise nicht nur sehr schillernd gesungen, es war auch stellenweise schlicht schief. Stand wie jedermann an der Straße und versuchte zu trampen dahin, wo die Musik spielt. Meine Eltern hat das, ich kann, glaube ich, gar nicht sagen, wie sehr die das zur Verzweiflung gebracht hat, dass ihr Sohn in Schlafanzug-Oberteilen durch den Ort spazierte. Bin dann immer in diesen Paisley-Schlafanzug-Oberteilen zur Durchgangsstraße unseres Dorfs gegangen und habe versucht, in die Stadt zu trampen. Und stand dann da und dachte einfach, ich sende ein total smartes Zeichen und jeder mir entgegenkommende Autofahrer sagt sich, den nehme ich mit, der sieht aus wie einer von den Smiths, die es natürlich überhaupt nicht kannten, totaler Quatsch, aber ich sah einfach aus wie ein Vollidiot im Schlafanzug-Oberteil an der Straße. Andererseits haben wir mit unserem seltsamen Stilbewusstsein noch heute für alle anderen Optionen nur milde Verachtung übrig. Zum Beispiel dann, wenn wir durch eine Großstadt laufen und ein Jugendlicher kommt uns entgegen, der in seinen Codes makellos eindeutig ist. Die Chance damals in der Provinz war ja, man hat sich das total zusammengebastelt aus Sachen, die ursprünglich nicht im Sinne des Erfinders waren. Ich habe da ein Schlüsselerlebnis gehabt vor ein paar Jahren, als ich jemanden aus meiner Heimatstadt wieder traf in einem Club. Und der war einer dieser erwähnten Mods, die früher immer The Smiths gehört haben. Der kam zu mir und meinte, hör mal, nach all den Jahren, ich wollte dich mal was fragen. Und der Typ sieht heute noch aus wie ein Bilderbuch-Mod. Ich habe dich immer am Busbahnhof gesehen und unsere Clique auch. Und wir haben gedacht, was sendet der Typ für Signale? Was ist los? Also das Hemd, du hattest ein Paisley-Hemd an, haben wir gesagt, super, 60s-Bezug, alles klar. Aber dann hattest du so hochgegelte Haare, das war Depeche Mode. Das hat keinen Sinn ergeben, was sollte das? Und ich habe mich gefreut, ich habe gedacht, ja genau, großartig. Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Denn sie wussten nicht, was sie tun. Zweifellos haben sie sich irgendwie für was Besonderes gehalten, mit all ihrem Black is what we wear on the outside, cause black is how we feel in the inside, mit ihrem Manierismus der Wut, wie Peter Sloterdijk das genannt hat. Was haben wir denn da geredet, Stunden um Stunden? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Was haben wir denn da gemacht immer die ganze Zeit? Also über was wir geredet haben, das weiß ich auch nicht mehr. Das ist weg. Aber war bestimmt schön. Wobei Plymouth ja auch nur so eine Art, ein Stück weit Headquarter war. Man hat schon sich Plätze ausgesucht, wo man auch entsprechend der Stimmung sich treffen konnte und wo es irgendwie auch so ein bisschen Outlaw-mäßig war. Ja, und das eigentlich im Grunde diese romantische Ruine-Look. Das war halt passend zur Musik. Er sieht ihn vor sich, den Aussichtsturm mitten im Wald, ganz aus Stein. Eine Wendeltreppe führt hinauf, Teelichter auf jeder Treppenstufe. Das Aussichtsdach oben voller Leute, setzen Wodkaflaschen an und zählen jeden Schluck. Es folgen orgiastische Szenen, wie aus einem Fellini-Film. Wer hat ihnen das eingegeben, auf die psychedelische Musik von Alien Sex Fiend eine Polonaise zu machen rund um den Turm? Dann war das die Party von der Britta auf dem Turm. Und ich weiß nicht, mit wem ich darüber gesprochen hatte, dass ich gesagt habe, der Manuel, der hat so einen schönen Mund, ich möchte den auf jeden Fall mal irgendwann küssen. Ja, und dann war das so, dass wir da alle gut gefeiert haben und getrunken haben. Und wir standen also beide ganz oben im Turm und haben so nach draußen geguckt. Und dann habe ich gedacht, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, dass ich dich küssen kann. Das war eigentlich auch ganz nett. Wir haben uns dann geküsst, ja, und dann hast du mich auf einmal weggestoßen zu meinem Glück und hast dann dich übergeben. von der höchsten Stelle des Turmes aus. Er küsst ein Mädchen, wendet sich ab und erbricht sich über die Turmbrüstung. Als er die Wendeltreppe hinunter stolpert, sieht er die Teelichter doppelt. Eins von den Bildern, die sich einbrennen auf die Festplatte seiner Erinnerung. Mit Axel unternimmt er immer Fahrten durchs Oberbergische, hinter Gummersbach über die Dörfer Apfelbaum und Birnbaum. Sie halten dort, wo die Landschaft ins Nichts führt, trinken Rotwein und fahren leicht berauscht weiter. Also cruisen war, oder einfach rumfahren, wie wir früher sagten, war einfach ein netter Zeitvertreib. Das war gelebtes Autokino, die wunderschöne oberbergische Landschaft, Durgaul, Schloss, wie heißt es nochmal, Schloss Gimborn, so diese ganze Ecke, fantastisch. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hören Sie die Smiths. Er übt seine Kopfstimme im gekünstelten Falsett und Axel trommelt mit seinem Siegelring auf dem Steuerknüppel des Talbot die Rhythmen des Smith-Schlagzeugers Mike Joyce nach. Das mache ich heute noch. Wenn ich im Auto Musik höre, dann muss ich immer mittrommeln. Also irgendwie mit Klimpern. Stimmt, ja. Der Siegelring. Gottchen, an was du dich alles erinnerst. Axel wird später Werbetexter. Keine schlechte Grundausbildung, die sophistischen Texte Morrisseys gemeinsam gehört zu haben. Also ich habe auch gerne Texte übersetzt. Kann ich jedem nur empfehlen, den jungen Menschen übersetzt Liedtexte, besonders von Morrissey. Und was hätten Sie davon, diese jungen Leute, das zu übersetzen? Wenn Sie dann mal gute Werbetexte, oder? Oh, hoffentlich nicht. Sie sollen dann gute Radiomacher werden. Nee, was spannend ist oder sein kann, je nach Text, Bedeutung zu entdecken. Ja, auch eben Hintergründe zu verstehen. Warum sagt er das so? Sie übernehmen die fixen Ideen des vielleicht besten Textdichters seiner Zeit. Das, was ihm heilig ist. Das Wimmern einer Verse klingt fast wie menschliches Weinen. Wie die Tatsache, dass ihm nichts heilig ist. Understatements, die Echos erzeugen im sanften Sarkasmus ihrer Gespräche. Die Texte waren halt speziell. Das war halt nicht Schlager, I love you, you love me, and we'll see a honeybee. Das war ein schlechtes Beispiel für schlechten Text. Richtig. Vamos a la playa, oh oh oh. Ja, die Texte waren einfach spannend. Ja, und eben auch von einer gewissen Melancholie, was einfach so ein Gefühl traf, was damals in der Luft lag. Weißt du, es gibt noch mehr im Leben als Bücher, singt Morrissey in Handsome Devil. Aber so viel mehr auch nicht. Auch von Martin Gore munkelt man, zu seinen Tourneen habe er immer einen Koffer mitgeschleppt, vollgestopft mit Büchern. So kommt mit den Roadmovies und Kaffeehausgesprächen über Musik auch die Literatur in sein Leben. Kürzlich entdeckte ich den Poproman »Wann, wenn nicht jetzt«. Der Autor Max Spitz erzählt darin die Geschichte, wie er die Musik der Smiths entdeckte und wie sie ihn gerettet hat. Wenn ihr nicht wisst, wer die Smiths sind, macht das nichts. Stellt euch einfach eure Mutter oder euren Vater oder auch euren Mann oder eure Frau oder euer Kind vor. Überlegt euch, wie sehr ihr sie liebt. Meine Liebe für diese Band ist genauso stark. Einmal will der Protagonist Joe sich umbringen. Aber da kommt gerade die neue Smith-Platte The Queen is Dead raus und die muss er zuerst noch hören. Er denkt, die Smiths seien das Einzige, auf was er sich verlassen kann. Als sich der Frontmann und Textdichter Morrissey 1987 vom Gitarristen und musikalischen Motor der Smiths, Johnny Marr, trennt, da ist das für ihn schlimmer als die Scheidung der Eltern. Weißt du noch, wann sie auseinandergegangen sind, fragte ich. Ja, erwiderte sie mit geschlossenen Augen. Es hat alles ruiniert, es war ein Todesfall in der Familie. Wobei ja interessanterweise damals es ja so war, wenn heute eine Band sich auflöst, dann weiß man das sofort. Und damals war es ja so, das hat man dann mit einem riesigen Zeitversatz teilweise erst mitbekommen. Ach, die soll es ja gar nicht mehr geben. Wie, die gibt es nicht mehr? Echt doch, stand in der englischen Musikzeitung. Wie, gib mal. Und die Musikzeitschrift lag dann bei einem Kumpel, aber auch schon 6 Monate unterm Bett rum. Doch, guck mal, hier steht das. Eine glorreiche Zeit. Der Autor Max Spitz ist Jahrgang 1970, genau wie ich. Unsere New Wave-Phase fällt in den Kalten Krieg. Aber die Wiedervereinigung der beiden deutschen Teilstaaten war uns relativ gleichgültig, verglichen mit der Wiedervereinigung der Smiths. So verfällt der Musikjournalist in Spitz' Roman auf die wahnwitzige Idee, die Smiths um jeden Preis wieder zusammenzubringen. Die Welt wäre so viel besser, wenn sich die Smiths wieder zusammentäten, sagte sie, öffnete die Augen und sah tief in meine. In diesem Moment wollte ich die Smiths um jeden Preis wieder zusammenbringen. Ich war von einer seltsamen Hoffnung erfüllt und fühlte mich wie 16. Wir werden die Welt retten. A world falling apart. Als wir damals zum Pariser Friedhof Père Lachaise pilgerten, um das Grab von Oscar Wilde zu besuchen, Außenseiter, die trauern, denn Außenseiter trauern immer, da war Wildes Grab mit Smith-Texten bekritzelt. There's a light that never goes out. Gilt das auch für das Plümmel, das einige Jahre später ebenfalls zu Grabe getragen worden ist? Ein großes Holzkreuz, was gebastelt wurde, und ein schwarzer Sarg. Der ist gebaut worden, da kann ich mich noch dran erinnern. Wir haben uns alle sehr schick gemacht. Ja, und dann weiß ich noch, dass es so eine Art Prozession gab. Der Axel, glaube ich, hielt das Kreuz. Ich habe die Grabrede gehalten. Also wir haben irgendwie einen Sarg gebastelt. Wir Wafer waren da wirklich die sehr Aktiven. Wobei Wafer, wir waren, komischerweise haben wir uns eigentlich als Wafer bezeichnet. Das frag ich mich. Ist auch eher fraglich, oder? Ja. Ach, ich habe irgendwelche Bibelzitate genommen und da irgendwas Lustiges drumherum gebaut. Eins war zum Beispiel halt Plümmel, das war die Location, wo man halt abends dann schon mal betrunken rausgeht und nicht von ungefähr heißt es, bei Jesaja 7,23, achtet auf euren Weg, dass eure Schritte nicht gleiten. Dann gehen alle ihrer Wege, driften langsam aus dem Bild, verschwinden aus meinem Gesichtskreis. Während Susi in Gummersbach bleibt, arbeitet Jürgen Wolf in Köln mit schwer erziehbaren Jugendlichen. Axel geht als Werber nach Düsseldorf, verdient viel Geld und bricht zu einer Weltreise auf. Jana wird Osteopathin und heiratet nach Bremen. Statt in die tiefen Wälder des Oberbergischen sieht sie nun auf die norddeutsche Tiefebene. Vor ein paar Jahren hat Axel einen alten Schuhkarton wiedergefunden. Strandgut vergangener Zeiten, Schmuggelgut der Erinnerung, Konzertkarten von Depeche Mode, Niki Sudden, Dead Can Dance. Ich habe einfach mal an einem launigen Sonntagnachmittag in jener bewussten Schachtel gewühlt und habe da ein altes Plymouth Streichholzbriefchen gefunden. Und dachte, Mensch, wo wir jetzt schon uns alle hier so auf Facebook wieder getroffen haben, also es war dann halt nur so der lose Verbund. Ein Gummersbacher kommt dann halt über Facebook zum nächsten und dann hatte ich die Idee, komm, lass uns doch ein virtuelles Plümmels-Café machen. Plümmels? Na, das muss ja mindestens eine gefühlte Million Jahre her sein. Ich habe dann einfach dieses Streichholzbriefchen fotografiert und als Titelbild genommen und habe dann halt auf Facebook Plümmels-Café aufgemacht. Und dann kann man halt Leute einladen und zack, zack, zack, zack, zack, war das Café voll. Bilder werden gepostet. Porträts mit verletztem Blick, einstmals intensiv vor dem Spiegel eingeübt. Und Gruppenbilder mit Haar und Schuh auf der Showtreppe vor dem Plümmels. Das habe ich auch bis heute immer noch so in Erinnerung, dass es einfach von den Freunden her so das Engste war, was ich so erlebt habe. Man hat danach noch natürlich einen anderen Freundeskreis aufgebaut, aber das ist immer was Besonderes, an was man sich so zurückerinnert. Auch eine Menge Musik wird gepostet. Tanz den Mussolini von Duff, Halber Mensch von den Neubauten, Leben heißt Leben von Laibach. Auch Morrissey wird gepostet. First of the Gang to Die natürlich und We Hate It When Our Friends Become Successful. Habe ich beim Umzug gefunden und war total glücklich. Weiß noch jemand, wer mir diesen schönen Morrissey gezeichnet hat? Ich habe beim Aufräumen ein kleines gemaltes Bild von Morrissey gefunden, kann mich aber halt überhaupt nicht mehr erinnern, wer das gemalt hat. Und habe das dann bei Facebook gepostet und das Tollste fand ich dann, dass die Britta Hoppe an der mini kleinen Unterschrift rechts unten in der Ecke erkannt hat, das müsste die Schrift von Frank Fernold sein. Das fand ich phänomenal, dass sie unsere Handschriften kannte. Morrissey habe ich erst Jahre nach meiner aktiven Waferzeit live gesehen. Eine seltsame Bühnenpräsenz. Solitär und selbstironisch. Morris ist ein guter Selbstvermarkter. Also das, was er so an Fotos rausgibt, die auch immer irgendwie schräg waren. Auf seinen Bauch hat er mit rotem Lippenstift »Initiiert mich« geschrieben. Darüber trägt er in unüberbietbarer Manier jetzt schon selbst eines jener Smith-T-Shirts, wie sie im Foyer verkauft werden. Und im Song Big Mouth Strikes Again singt er über Joan of Arc im Feuer nicht mehr And Her Walkman, sondern And Her iPod Started to Melt. Regrets, I've had a few, but then again, too many to mention. Morrissey ist wie Apple, er ist cool. Egal was er macht, es wird immer Leute geben, die sagen, das ist großartig. Irgendwann heißt es iPad 7, ist leider ein bisschen langsamer als das Samsung Galaxy 8,5. Dann kaufen die Leute trotzdem das Apple-Ding. Die verrückte Britta hat mir zum Geburtstag eine Eintrittskarte geschenkt für das Morrissey-Geburtstagskonzert in seiner Heimatstadt Manchester. Ja, und es ist total irre. Hat mir tatsächlich diese Karten geschenkt und ich dachte so, das kann ja nicht wahr sein. Und dann sind wir hingeflogen. Also er hat zwei Konzerte gegeben, eins an seinem Geburtstag und dann nochmal am Tag danach. Aber Britta natürlich stilrecht hat den Geburtstagsgig ausgewählt. Das Konzert, das war das internationalste Konzert, was ich jemals erlebt habe. Also die Schlange am Einlass, ich glaube, es waren alle Nationen der Welt da. Also Japaner, Australier, Franzosen, Belgier, natürlich jede Menge Engländer auch. Tatsächlich vermutlich auch ein paar Schotten und Waliser und Iren. Yeah, I feel very good. I can't believe I'm 29. Where did the years go? Why did the years go? As I was saying to Julia, the past never really dies. Not really. The past is myself. And... A sad factor widely known. The most impassionate sound to a lonely soul is so easily outgrown. Es ist der 22. Mai 2009. Er betritt die Bühne. Gentleman Dandy im Anzug. Mit der silbermelierten Rockabilly-Tolle von Götz Alsmann und dem freundlichen Gesicht von Pantau. Und auch die Musikauswahl ist schicksalhaft. Erst First of the Gang to Die und dann Hairdresser on Fire. Und der Kracher war der absolute Gag. Haupteingang und dann die Schlange ging bis um die Ecke des Gebäudes. Das Apollo Theater. Und wir standen halt in der Schlange und da standen halt neben dem Gebäude die Tourbusse rum. Und ich gucke so auf die Nummernschilder und du wirst es nicht glauben, welches Kennzeichen. Und das ist jetzt ohne Fake. Gummersbach. Morrissey hatte Tourbusse aus Gummersbach. But don't forget the songs that made you cry and the songs that saved your life. Yes, you're older now and you're a clever swine, but they were the only ones who ever stood by you. Ich bin ja mal so zu dem Busfahrer hin, hab den halt mal gefragt, ey, hör mal, ich aus Gummersbach, ihr auch, ja, so, we are one. Und da hat er gefragt, wie kommt ihr dazu? Und hat er immer gesagt, ja, wieso, ganz normale Ausschreibung. Wir sind hier professioneller Tourbegleiter und haben den Zuschlag gekriegt. Und in dem Fall könnte man sagen, Gummersbach kam nur bis Morrissey. Thank you. Schon als es passierte, war es eine große Sache. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich erst, wie gewaltig es war. Aber es war einfach an den Augenblick gebunden. Eine Reunion, das wäre wie das Zusammentreffen mit einem Haufen Freunde, mit denen man sich als 14-Jähriger rumgetrieben hat. Welchen Sinn hätte das? Die Smiths haben sich nie wieder zusammengefunden. Die Gummersbacher Wafer schon. Es kommt sogar zu einem offiziellen Reunion-Treffen im Kölner Stadtgarten. Bizarrerweise steht wieder Plümmel hinter dem Tresen, der nach der Beisetzung des Gummersbacher Dorfcafés nach Köln verzogen ist. Hier treffe ich auch Jürgen wieder, der mir damals beim Pokes-Konzert das Leben gerettet hat, als ich unter den Tanzenden im Innenraum zu Boden gegangen war. Da ist dann quasi über Facebook etwas Neues entstanden, eben auf einer anderen Ebene und nicht so eine Nachlassverwaltung. Natürlich hat man eine gleiche Geschichte, ein Stück weit, aber dennoch ist jeder andere Wege auch gegangen. Und das finde ich persönlich natürlich deutlich spannender zu sehen, wo stehen wir heute. Susi hat Neuigkeiten, was den Gummersbacher Aussichtsturm angeht. Ein Zurück gibt es nicht. Wir können uns ja nie wieder küssen. Also dieser Turm halt, der ist 2011, glaube ich, war das, ist der gesprengt worden. Das wusste ich aber überhaupt nicht. Erst als wir im Vorgespräch halt über Gummersheim sprachen, habe ich halt gedacht, bevor wir hier miteinander reden, gucke ich mir das nochmal an, um das nochmal so in meine Erinnerung zurückzurufen, und habe dann direkt als erstes bei Google lesen können, dass der Turm gesprengt wurde. Und dann habe ich das halt vorhin bei Facebook gepostet. Jana trifft man jetzt auf dem Spielplatz. Als wir uns nun wiedersehen, kommt mir meine Jugendliebe wahnsinnig groß vor. Und die Erkenntnis trifft mich, damals, als wir zusammen waren, da war sie noch nicht einmal ausgewachsen. Also zum Beispiel Cure höre ich auch heute nicht mehr gern. Das ist irgendwie so eine Musik, die gehörte zu dieser Zeit, da war das super. Und ich höre heute immer noch liebend gerne die ersten Platten von Depeche Mode. Dieser wirkliche, heute, man könnte mal fast sagen, infantile Synthi-Sound, der ist so entspannt und macht mich so froh. Nicht alle hören noch die Musik von damals. Jörg Vollert, den damaligen Kölner Freund meines Bruders, stört heute die ständige Beschallung durch Musik. Ausgerechnet ihm, dem Komponisten von Filmmusik, kommt die Realität damit übertüncht vor. Ich bin quasi froh für jeden halbwegs wachen Moment, wo ich einfach mitbekomme, wie das um mich herum ist und wie die anderen sind und so. Und zum anderen, dass ich Musik sowieso ganz anders anwende jetzt. Also zum einen, weil ich halt selber Musik mache, so als Beruf, weil ich dann einfach oft froh bin, dass nichts auf dem Ohr ist, so. Das war wirklich auch wie so ein Schritt, dass man den Walkman so ablegt eigentlich. Also aufhört, bewusst die Welt die ganze Zeit einzufärben. Erik Pfeil ist statt Disc-Jockey ein Diskurs-Jockey geworden. Ein richtig guter, kreativer Musikjournalist. Eine Welt ohne die Smiths wäre für ihn unvorstellbar. Wenn man Johnny Marr interviewt, ist man sicherlich gut beraten, jetzt nicht der 137 Millionste zu sein, der ihn dann fragt, ob, wann und wie sich die Smiths wieder vereinigen werden und für wie viel Geld. Da werden ja unglaubliche Summen geboten. Erik hat kürzlich Johnny Marr interviewt und einen Morrissey-Traum gehabt. So richtig schmerzlich aus der Fanperspektive. Ist mit ihm in Urlaub gefahren, nach Italien ans Meer. Und Morrissey hat sich auf dem Beifahrersitz unausstehlich aufgeführt. Das geht nicht, ans Meer, ans Meer. Das ist Ostia, da ist Pasolini umgebracht worden. Vielleicht ist es besser so, dass Erik, the Fan, Morrissey nie getroffen hat. Und genau deshalb darf es auch nie zu einer Reunion der Smiths kommen. Ich finde es sehr stilvoll von Morrissey und Johnny Marr und den anderen beiden nicht zu vergessenen Gentlemen, die wunderbar Bass und Schlagzeug gespielt haben. Es ist denen hoch anzurechnen, dass sie sich nicht wieder vereinen. Und der Popmusikgott möge sie für immer davon abhalten, weil damit wäre wirklich so eine der letzten heiligen Rückzugsgebiete dann doch irgendwie verfuscht und banalisiert. Am jüngsten Tag wird Joan of Arc wieder mit Walkman im Feuer stehen. Die Vergangenheit ist wie ein Haus in Flammen. Aber auch darum habe ich dieses Feature geschrieben. Um ein paar Erinnerungen vor der Erinnerung zu retten. Also, meine gefallenen Engel aus Gummersbach und dem Rest der Welt, danke, dass ihr es im brennenden Ofen ausgehalten habt. Wir hatten starke Schutzengel und haben es relativ unbeschadet überstanden. Bleibt so schön. Und vergesst nicht, die guten alten Tage, die waren hier und jetzt. Das war Morrissey kam nur bis Gummersbach, der Soundtrack meines Lebens, von Manuel Gorgos. Es sprachen Michael Weber, Daniel Berger, Maja Bothe und Jens Wachholz. Ton und Technik Ernst Hartmann und Kiwi Hornung. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2013.